Manchmal findet das Internet nicht nur im Internet statt, sondern in der realen Welt. Zum Beispiel in sogenannten Barcamps. Hier treffen sich Menschen in ihrer Freizeit, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren und Neues dazulernen möchten. Soweit ist das noch nichts Besonderes, aber die Barcamps werden nicht etwa von einer Firma oder von anderen Profis veranstaltet, sondern von den Teilnehmern selbst. Jeder denkt sich einen kurzen Vortrag aus und trägt das Thema in den Ablaufplan ein. Im Vorfeld der Veranstaltung wird im Internet dieser Ablaufplan veröffentlicht und jeder kann eigene Ideen und Vorschläge eintragen. So wird eine eigentlich fast schon demokratische Veranstaltung geplant, die sich aber bis zur letzten Minute noch ändern kann. Denn die Anwesenden entscheiden mehrheitlich, was sie hören und sehen möchten. Die Teilnahme an den Barcamps ist kostenlos, allerdings sind meistens die Plätze limitiert, daher ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Da natürlich trotzdem Kosten, zum Beispiel für die Nutzung von Konferenzräumen, entstehen, versucht man diese auf Sponsoren umzulegen. Ob in Madagaskar oder Tadschikistan, Korea oder Bulgarien, Barcamps gibt es mittlerweile weltweit. Seit 2 Jahren auch in Deutschland. Meist beschäftigen sie sich mit Themen aus der Welt des Internets. Langsam aber werden auch Themen wie Tourismus oder Bildung mithilfe von Barcamps aufgegriffen. Das erste Barcamp in Stuttgart wird ab 27. September stattfinden. Eingetragen sind bislang Vorträge zu den Themen Unternehmenskultur und Bloggen für die Politik. Das Barcamp soll aber kein Frontalunterricht sein. Wie im modernen Internet auch, geht es hier um die Interaktivität. Man diskutiert miteinander, vernetzt sich gegenseitig, tauscht Ideen aus. Immer wieder wird daher betont, es gibt keine Zuschauer, es gibt nur Teilnehmer.